Himmel wohl noch hinein. Du bist doch ganz benommen und denkst, das kann doch nicht sein. Doch jetzt fangen sie es richtig an, stellen alles auf den Kopf. So etwas hast du noch nie gesehen. Sie suchen sogar den Scheißerstoff. Das ist mir scheißegal.